Gern. Guten Tag, Dr. Erbilen ist mein Name. Ich bin zuständige Ärztin für Sie heute. Ich möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Ich würde gerne zuerst ein paar personenbezogene Fragen stellen. Danach können wir über Ihre aktuelle Beschwerden besprechen. Alles in Ordnung für Sie? Für mich ist das okay. Okay, danke. So, wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Hans Meiser. Mayza. Herr Mayza, können Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Gerne. Meiser. Ja. Er, okay. Herr Meiser, wie alt sind Sie? Ich bin 70 Jahre alt. Ich bin 1953 geboren. Okay, können Sie bitte Tag und Monaten auch sagen? Natürlich, der 1. März 1953. Ich kann leider den Tag nicht verstehen. 1. März. So. März. März, 1. März, oder? März, genau. Okay, danke. So, wie groß sind Sie, Herr Meiser? Ich bin 1,75 groß, Und wie viel wiegen Sie zurzeit? 85 Kilogramm. Okay, vielen Dank für die Informationen, Herr Meiser. Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ich habe seit 3 Tagen Beschwerden an meinem rechten Unterschenkel. Der tut weh und der wird dick, der ist rot. Rot. So. Sind die Beschwerden plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, seit 3 Tagen jetzt. Seit 3 Tagen. So, im Verlauf der Zeit haben die Beschwerden schlechter geworden? Ja, das tut jetzt weh und das wird dick. Okay. Herr Meiser, sind die strahlenden Schmerzen irgendwohin aus? Nein. Okay. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie wieder weg? Die Schmerzen sind die ganze Zeit da. Ich habe auch schon Schmerzmedikamente genommen. Welche Medikamente haben Sie Ich eingenommen? habe zu Hause Ibuprofen gehabt, das habe ich eingenommen. Können Sie an die Dosierung erinnern? Nein. Okay. Hat die Ibuprofen Ihnen geholfen? Ja, das hat ein bisschen die Schmerzen gelindert, sodass ich nachts schlafen konnte. So, Sie haben diese Tablette abends angenommen, oder? Ja, jetzt schon die letzten 2 Tage schon. Okay. So, können Sie bitte diese Schmerzen ganz genau beschreiben, Herr Meiser? Sind Sie dumpfen oder Ja, das. sehen? Das sind so drückende und brennende Schmerzen. Okay, so ist Ihnen irgendwelche Auslöser für die Beschwerden aufgefallen? Nein, das war ganz plötzlich, habe ich gemerkt, dass das Bein rot und dick ist. Gibt es dort offene Wunde? Nein, keine offene Wunde. Gibt es nicht. So, haben Sie irgendwelche Verletzungen in den letzten vielleicht 2 Wochen? Ich habe keine Verletzungen bemerkt. Nein. Mhm. Und Ich habe aber ein Fußpilz schon lange bekannt. okay, so haben Sie diese Fußpilz, deswegen diese Fußpilz, irgendwelche Medikamente angenommen oder Arzt besuchen? Ja, das hat mein Arzt mir gesagt, mein Hausarzt. Ich habe einen Nagellack bekommen und eine Salbe bekommen. Seit wann haben Sie diese Pilzinfektionen? Ja, seit jetzt schon ungefähr seit 3 Wochen. Okay, so. Gibt es auch Wärmung an der an die am Bein? Eine was? Wärmung. Sie haben gesagt, es gibt Überwärmt. Rötung, Überwärmt. Überwärmung. Ja, Ja. es ist ein bisschen warm. Ja. Gibt es etwas, das die Wollen Sie das Schmerzen jetzt? lindert oder verstärkt? Also ich habe ein bisschen gekühlt und das hat schon ein bisschen besser getan. Mhm. Okay, Herr Meise, wie ist ja, haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht bemerkt, nein. Mhm. So, ist das erste Episode für solche Beschwerden? So haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Ich habe das zum ersten Mal jetzt so ausgeprägt. Okay. So, in den letzten 3 Tagen waren Sie beim anderen Arzt gewesen? Nee, der hat leider, ist leider im Urlaub, deswegen konnte ich den nicht besuchen. Okay. So, Sie haben nur Ibuprofen angenommen, ja? Ja, Und richtig. auch Ihre Pilzinfektionen, Salbe und Nagellacken. Genau. Okay. So. Gibt es noch andere begleitende Beschwerden, Herr Meiser? Ich, ja, Aktuell habe ich meine keine weiteren Beschwerden, nur das. Kraftlosung oder Kribbeln an den Beinen. Kribbeln habe ich immer. Beide Beine oder Beide nur Beine, rechten? habe ich immer. Seit wann haben Sie Kribbeln? Ach, das ist schon seit Jahren. Gibt es bestimmte Gründe, dass Ihr Arzt Ihnen erklärt habe für Krippen? Ja, also das habe ich ja schon seit Jahren. Der sagt, das ist wegen dem Zucker. Zucker, okay. Ja, so die Beschwerden nur an rechten Beine, ja? Richtig, ja, rechten Unterschenkel Okay. habe ich. Okay, die Pilzinfektion auch nur rechter Fuß. Beide Füße. Beide. Ja, also gibt es ja, haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Nein, habe ich nicht bemerkt. Mhm. Übelkeit oder Erbrechen haben Sie auch? Nein. Okay. Herr Meiser, leiden Sie unter Atemnot oder Herzrasen, Herzstolpern? Nein. Okay. So. Wie ist Ihr Appetit? Ja, ganz gut eigentlich. Also, ich könnte ein bisschen abnehmen, ne? Aber schaffe ich irgendwie nicht. Okay, Er ist so so gut, der Appetit. Sehr gut. Hat Ihr Gewicht in den letzten Zeit merklich verändert? Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich kann mein Gewicht jetzt so halten. Ich habe früher mehr Okay. gewogen. Okay. So, wie ist Ihr Schlaf, Herr Meiser? Ja, in den letzten 3 Tagen nicht so gut, weil ich schon Schmerzen habe, aber mit Ibuprofen geht das gut. Okay. So, gibt es Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Ich meine Durchfall oder Verstopfung? Habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. So Wasserlassen auf gut, ja? Ja, nicht so gut. Ich muss nachts oft aufstehen, auf Toilette gehen. Wie oft gehen Sie auf die Toilette in der Nacht? Ja, also 2 Mal muss ich schon aufstehen, nachts. Okay. So, können Sie im Bett flach liegen oder brauchen Sie mehrere Kissen? Nö, ich kann flach liegen. Okay. So. Gut. Und Herr Meiser, ich möchte jetzt ein paar Fragen über Ihre Vorerkrankungen Geschichte stellen. Sie haben gesagt, Sie haben Zuckerkrankheit. Seit wann haben Sie? Seit Und 20 Jahren. seit 20? Okay. Typ 1, oder? Zuckerkrankheit. Wissen Sie, welcher Typ diese Zuckerkrankheit? Typ 1 oder Typ Also 2? ich muss kein Insulin nehmen. Ah, okay. Ich nehme nur Medikamente ein, Tabletten. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Ich nehme Metformin ein. Wie viel Mal pro Tag? Und Zweimal am Tag. dreimal. Zweimal. Okay, können Sie an die Dosierung erinnern, Herr Das sind Meiser? 1000 Milligramm. Tausend. Okay. Gibt es noch andere Vorerkrankungen außer Diabetes, Zuckerkrankheit? Ja, Blutdruck. Ich habe Blutdruck noch. Da nehme ich auch für Medikamente ein. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Das ist schon lange, das ist schon, weiß ich nicht, seitdem ich 40 bin, habe ich schon Bluthochdruck. 14. Seitdem ich 40 Jahre alt bin, habe ich schon 40, Blut. okay, so, das heißt, ja. Und welche Medikamente nehmen Sie ein Und dagegen? da nehme ich ganz viele ein. Also da nehme ich über drei Tabletten, glaube ich, ein, hat er mir aufgeschrieben. Können Sie sich an den Namen Medikamente erinnern? Ja, das ist einmal Candesartan heißt das. Und dann habe ich eins, Moxonidin. Moxonudin. Moxonidin, ja. Wie viel Mal nehmen Sie ein Moxonidin pro Tag? Einmal morgens. Einmal morgens. Und die andere? Und das andere ist Amlodipin, nehme ich noch ein. Amlodipin. Das ist auch einmal, oder? Das auch zweimal. Zweimal, Das morgens und Candesartan, abends. das kann, also ich nehme Candesartan und Amlodipin beides zweimal ein. Zweimal an, okay. Können Sie an die Dosierung von diesen Medikamenten erinnern? Weiß ich nicht mehr. Okay, kein Problem. Wir können von Ihrem Hausarzt erfahren. Wer ist aber im Urlaub? Okay, später, kein Problem. Okay. So, Sie haben Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Gibt es Probleme bei Blutfettwerte? Ja, stimmt. Dann nehme ich auch noch was ein. Abends irgend so ein Medikament. Hab den Namen vergessen. Den Namen. Okay. Seit wann haben Sie Hochblutfettwerte? Oh, weiß ich nicht mehr. Nehme ich auch schon lange ein. Okay. Weiß ich nicht mehr. Schon lange. Okay. Ich verstehe. So, das ist alles, oder? Herr Meiser? Wie meinen Sie das alles? Ja, die als vor Erkrankungen. Ja, Gibt es noch etwas? ich habe noch erhöhte Harnsäure. Da nehme ich noch auch noch was für ein, für die Harnsäure. Nehmen Sie etwas dagegen? Ja, morgens Ein ein Allopurinol heißt es, glaube Allopurinol. ich. Ja, genau. Okay, Sie nehmen viele Medikamente ein. Ja, das ist nicht einfach. Ich verstehe. Ich bin So, ja auch schon alt, ich bin ja nicht mehr jung, ne? Ich bin 70 Jahre. nicht so alt, Herr Meiser, aber ja. So, würden Sie schon einmal operiert, Herr Meiser? Ja, ich habe schon mal meine Gallenblase mussten wir rausnehmen lassen. Erinnern Sie sich das Datum? Ja, da war ich 50 Jahre alt, also vor 20 Jahren ungefähr. Okay. War die Operation komplikationslos? Ja, das war okay. Das war okay. Ja, wurden Sie schon einmal stationär behandelt wegen Ihrer Blutzucker oder Bluthochdruck oder Ja, andere das ist Gründe? aber lange her, wurde ich wegen dem Blutzucker mal behandelt. Da war der ziemlich hoch, aber das war nur ein paar Tage. Okay. Und ich habe Ja. eine neue Hüfte. Rechte Hüfte ist neu bei mir. Ich habe eine neue Hüfte bekommen. Wann war die Hüfteoperation? Die Hüfteoperation war vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren. Okay. So. Gut. So, sind Sie allergisch auf eine bestimmte Stoff oder Ist mir nicht bekannt. Medikamente? Ist mir So, nicht bekannt. okay, sehr gut. Haben Sie Unverträglichkeiten? Mir auch nicht bekannt. Okay, sehr gut. So, Hans, Herr Meise, rauchen Sie? Nein. Okay, das ist ja sehr schön. So, trinken Sie Alkohol? Ganz, ganz selten, vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr. Okay. So, treiben Sie Sport regelmäßig? Ich fahre Fahrrad. Jeden Tag oder? Ja, geht so. Also, Okay. wenn das Wetter schön ist, dann versuche ich oft zu fahren. Herr Meiser, haben Sie früher geraucht Nein, oder? ich habe nicht geraucht. Niemals. Okay, ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet, meine Oh, Frau ist verstorben, ja. es tut mir leid. So, haben Sie Kinder? Ja, die sind erwachsen, die leben in München. Gut. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Zwei. Sind Sie gesund? Ja. Okay, sehr gut. Ja, Sie sind zurzeit Rentner, aber früher, was haben Sie als beruflich gemacht? Ich war in einer Fabrik als Schlosser tätig. Schlosser tätig. Schlosser, ja. Wie ist Ihr Impfstatus, Herr Meiser? Sind Also Sie. mein Hausarzt meinte, das wäre alles okay. Gegen Corona sind Sie auch geimpft? Ja, 5-mal. 5 Mal. Okay. So, waren Sie in den letzten 3 Monaten im Ausland? Nein, nein. Okay. Ja, gibt es. Wichtige Krankheiten in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte. Also, meine Eltern sind ja gestorben, ne? Ich bin ein Ja. Kind. Also, ich weiß es nicht, nein, weiß es nicht. Wissen Sie, woran Ihr Eltern gestorben? Mein Vater ist im Krieg verstorben. Meine Mutter, die hatte Alzheimer-Demenz. Ja, Sie sind Einzelkind, ja? Ja. Ja. Herr Meiser, jetzt ich möchte eine kurze Zusammenfassung machen. Wenn ich etwas falsch verstehen oder vergessen, korrigieren Sie mich bitte. Okay. Sie haben seit 3 Tagen in den rechten Unterschenkel Schmerzen und Rötung bemerkt und die Schmerzen sind drückende und brennende. Sie haben auch Überwärmung am rechten Unterschenkel. Sie bemerkt, ja, keine Auslöser gibt es. Und Kühlung hilft ihr Schmerzen. Sie haben auch seit 3 Wochen Pilzinfektionen bei den Füßen. Und keine Fieber. Ja, Sie haben auch Grippen wegen der Zuckerkrankheit. Und ja, Sie gehen zweimal auf die Toilette. Ja, so gibt es noch etwas, was möchten Sie hinzufügen? Nein, wissen Sie schon, was ich habe? Herr Meiser, ich denke, Sie haben Unterschenkelinfektionen, das wegen der Pilzinfektionen. So, diese Infektion steigt ein bisschen auf an der rechten Bein. Deswegen, wir müssen zuerst, ich muss zuerst körperlich untersuchen und nehme ich Blut ab. Dann ich werde auf eine Röntgengrafie von der rechten Unterschenkel veranlassen. Dann, sobald alle Ergebnisse da sind, können wir noch einmal mit Ihnen über die Diagnose und Therapiemöglichkeiten zusammen besprechen. Glauben Sie denn, dass ich hier im Krankenhaus bleiben muss? Dann kann ich wieder nach Hause, weil ich habe eine Katze zu Hause, die ich versorgen muss. Ich verstehe, je nach Ergebnisse werde ich diese Entscheidung treffen. Aber wenn Sie sollen hier bei uns bleiben sollte, so wir können auch helfen für Ihre Katze. Ja, wie wollen Sie das denn machen mit der Katze? Ja, ich glaube, das ist falsch. Ja, Sozialdienst Kommt oder dann jemand von Ihnen zu mir nach Hause oder wie läuft das ab? nein, nein, nein. Sie können vielleicht nicht, ich habe falsch gesagt. Sie können vielleicht einer Bekannten Bescheid geben. Ja, ich habe aber leider keinen. Das ist blöd. Na egal, müssen wir mal schauen. Machen Sie erstmal die Untersuchung und dann gucken wir mal. Okay. Danke. Sie sollten jetzt Untersuchungsraum gehen. Dann ich komme gleich. Okay, dann bis gleich. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich denke, sehr gut. Eine gute. Ja, nee, ja, aber. Kollegen, Haben andere Fragen? Keine Frage. Sie Insektenliste bemerkt Bitte? an der Beine? Insektenliste haben Sie bemerkt in diesen an der Insekt, Beine? Insektanamnese. Insektenbiss? Ja. Nein, ich habe keinen Insektenstich oder Insekteneintrittspforte gesehen. Gute Wo Frage. genau die Haut rote An mein, das können ist an Sie mir meinem, schreiben? ja, an meinem Ja. Unterschenkel und das geht bis jetzt, das zieht hoch und auch am Vorfuß ist es auch. Vorfuß. Und am Unterschenkel. Wie stark sind die Schmerzen? Fragen. Ja, sehr stark, sehr stark. Was bedeutet sehr stark hocam? Unträgbare Schmerzen oder? Also das beeinträchtigt mich sehr. Ich kann dann nicht schlafen. Deswegen habe ich Ibuprofen genommen. Was meinen Sie, sehr Unerträglich. stark Schmerz, unerträglich? 8 bis 9, 7. Ach so, meinen Sie das? Meinen Sie von einer Skala von 1 bis 10? Ja. Ah, okay. Ja, also so 6, 6, 7 Okay. schon. Okay. Haben Sie bemerkt in der Leiste Schwellungen, Lymphknoten? Gute Frage, nein, habe ich nicht bemerkt. Nein. Ich denke, alle Fragen gestellt hocam. Arsaz geçip kendimi yapan Können wir machen mı? hocam. Bir an. Esin abla. Okay, ich versuche jetzt. Ja. Guten Morgen, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patient gerade gesehen, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Hätten Sie kurz Zeit dafür? Gerne, bitteschön. Danke. Es geht um Hans Meiser. Er ist 70 Jahre alt und 1,75 Meter groß, 85 Kilogramm schwer. Herr Hans Meiser hat sich heute Morgen bei uns wegen seit 3 Tagen plötzlich aufgetretene, drückende, brennende, dauerhafte und progrediente starke Schmerzen in rechten Unterschenkel vorgestellt. Außerdem der Patient berichtet, dass die Schmerzen im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Er habe auch Rötung, Überwärmung an den betroffenen Ort bemerkt. Es gäbe keine Auslöser ist bei der Patientin aufgefallen. Die Frage nach Verletzungen wurde verneint. Er habe gegen Schmerzen eine Ibuprofen-Tablette angenommen und das Medikament hat ihm ein bisschen geholfen. als begünstige Faktor seit 3 Wochen Pilzinfektionen beide Füße und er habe deswegen Nagellacken und eine Salbe angewandt und die Schmerzen seien beim Kühlen besser geworden. Als Begleitsymptome klagte er über Kribbeln an den beiden Beinen. Ist das neu oder ist es bekannt, das Kribbeln? Ist das Kribbeln neu oder ist es bekannt? Es ist nicht neu, sondern seit Jahren habe er Kribbeln wegen Diabetes mellitus. Okay, hat er noch andere Vorerkrankungen? Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf schmerzbedingte seit 3 Tagen Schlafstörungen und Nyktyrie zweimal in der Nacht. Andere Vorerkrankungen leider er an Diabetes mellitus Typ 2 seit 20 Jahren, arterielle Hypertonie seit 30 Jahren, Hyperlipidämie und Hyperürkämie seit lange Jahren. Es sind keine Allergien und Unverträglichkeiten bei ihm bekannt. Es wurde eine Cholezystektomie mit 50 Lebensalter durchgeführt es wurde bei der Patientin vor 5 Jahren Hüft Tep-Operationen an den rechten Hüft durchgeführt. Er habe einmal wegen Hyperglykämie Attacke stationär behandelt worden. In Bezug auf Medikamente nehme er die folgende regelmäßig ein. Metformin 1000 dreimal pro Tag, Candesartan zweimal Dreimal pro 1000? dreimal. Dreimal 1000 oder zweimal? Ich habe verstanden, dreimal, aber bei der körperlichen Untersuchung werde ich nochmal fragen. Candesartan zweimal, Moxonidin einmal, Amlodipin zweimal pro Tag. Er habe auch Allopurinol-Tablette einmal eingenommen. Gibt es noch andere Medikamente gegen Hyperlipidämie, aber an den der Patient hat sich an den Namen leider nicht erinnert. Er ist nicht Raucher, er trinke sehr selten Alkohol. Er als Sport fahre er Fahrrad. Er ist verwitwet und habe 2 gesunde erwachsene Kinder. Er ist zurzeit Rentner aber früher er war Schlossertätigkeit in einem Firma. Sein Impfstatus sei vollständig. Die Reiseanamnese sei unauffällig. In der Familienanamnese fand sich Vater ist während Krieg verstorben. Mutter ist aufgestorben, aber sie hatte Alzheimer-Demenz. Er ist Einzelkind. Alle anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine erysipel hin. Als Differentialdiagnose kommen TVT und PAV in Betracht. Um meine Verdacht, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Und danach werde ich Blut ab. Beim Labor bestimme ich BSG, CRP, Blutbild und auch HbA1c, Blutfettwerte, Elektrolyten, Nieren und Leberwerte auch. Wann gibt es Wunde oder Sekretion von den Beinen? Ich werde auch eine Kultur nehmen. Als bildgebende Verfahren, um eine Fraktur zu schließen, ein Röntgen-Thorax rechten Unterschenkel veranlassen. Röntgen, Thorax, rechte Oh, Unterschenkel. nein, Röntgen rechten Schenkel. Rechte Unterschenkel. Rechte Unterschenkel veranlassen und auch Glauben Sie, dass Duplex-Sonografie. gebrochen ist, der Fuß oder das Bein? Es gab keine anamnestischen Angaben, aber Warum wollen Sie den Fuß oder den Unterschenkel röntgen? Was erfahren Sie dann, wenn Sie röntgen? das ist Röntgen muss man nicht machen unbedingt, aber unbedingt, ja, okay. man kann etwas anderes machen oder sollte Ja, man. ich werde auch meine Differentialdiagnose auszuschließen, farbkodierte Doppler-Ultrasonografie durchführen. Das ist Ja, alles. um eine TVT auszuschließen, richtig? Ja, TVT und auch PAVK, ja. Genau, und im Blut können Sie noch was abnehmen, wenn Sie an eine TVT denken. Ich muss auch D-Dimere bestimmen. Ja, das wäre sinnvoll. Okay. Das klingt aber eher so nach ein bisschen nach einer Hautinfektion mit seinem Pilz und seiner einseitigen brennenden Schmerzen, ne? Wie würden Sie das denn behandeln, wenn Sie Ihren Verdacht bestätigen? Je nach Ergebnisse, ich werde Penicillin zuerst verabreichen und auch vielleicht, wenn die Pilzinfektionen sehr stark, antifungal Okay. Tablette auch schreiben. Ja. Kann man machen, ja. Und nehmen Sie den Patienten auf oder lassen Sie ihn wieder nach Hause gehen? Es gab keine Fieber, du ihre sein allgemeiner Zustand nicht so schlecht. Ich werde den Patienten ambulant behandeln, aber wegen der Diabetes auch aktueller Zustand, ich werde ihm auch diabetische Fußpflege empfehlen. Okay. Wovon machen Sie das abhängig, ob Sie den jetzt stationär behandeln oder ob Sie den nach Hause entlassen? Wovon hängt das ab? Was ist der Grund für eine stationäre Aufnahme und was ist der Grund für eine nicht stationäre Aufnahme? Es hängt von Untersuchungsbefunde Ja. und auch Zustand des Patienten. Wenn es gibt hohe Hyperglykämie oder metabolische Imbalanz, dann oder Fieber, Schüttelfrost, wir können diese Patientin stationär aufnehmen. Oder wenn das CRP und die Leukozyten sehr hoch sind, zum Hoch, Beispiel. ja. Ja. Okay. Gut, also Sie würden die mit Penicillin behandeln. Ja. Okay. Und was würden Sie noch machen, so um das Bein mit zu behandeln, wenn es ein RSV ist? Was kann man noch machen? Außer Antibiotikum, Lokaltherapie, was kann man machen? Also, es gibt auch Schmerzen. Ich würde gerne auch Schmerzmittel schreiben. Sie müssen das. Kühlung Ja. auch und Hochlagerung. Sehr gut. Ja. Also ein bisschen Immobilisation, also nicht so stark, aber das Bein muss ein bisschen sich erholen. Ne? Das darf nicht zu sehr belastet werden, natürlich. Ja, genau. Ja, super. Thromboseprophylaxe, hocam. Ja, muss auf jeden Fall laufen, ne? Weil er nimmt kein ASS ein und er nimmt auch keine oralen Antikoagulanzien ein. Er muss auf jeden Fall eine Thromboseprophylaxe im Krankenhaus bekommen. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Okay.